Kapitel 1 10. Juli, 11.10 Uhr Herein! Bertram Bitzius betritt den kleinen Probenraum, in dem nur ein Klavier, drei Stühle, ein Notenständer und ein Telefon stehen. Bertram Bitzius singt seit 4 Jahren als Tenor am Staatstheater Kassel. Er kommt aus Ungarn. Er ist 1,76 Meter groß, hat grüne Augen und dunkelblondes Haar, das bis auf seine Schultern reicht. Er ist schlank und wirkt jünger, als er wirklich ist, Anfang 50. Im Oktober entscheidet es sich, ob sein Vertrag verlängert wird. Seine Traumrolle ist Don José in der Oper Carmen von Georges Bizet. Toni Kröger ist seit 2 Jahren als Solorepetitor am Staatstheater tätig. Er bereitet sich auf eine Karriere als Dirigent vor. Toni ist 25 Jahre jung. Als er am Theater anfing, hielten ihn seine Kollegen für einen Spanier. 1,82 Meter, dunkle, fast schwarze Haare, braune, melancholisch blickende Augen. Auf die Idee, dass er aus England stammt, war keiner seiner Kollegen gekommen. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung, ich hatte eben eine unangenehme Unterhaltung mit. Das Klingeln des Telefons unterbricht den Sänger. In Ordnung, ich weiß Bescheid, antwortet Toni und legt den Hörer auf. Lassen Sie uns mit dem Duett Carmen Don José beginnen. José ist verzweifelt. Carmen möchte nichts mehr von ihm wissen, obwohl er ihr seine militärische Karriere geopfert hat und aus Liebe zu ihr zum Räuber wurde. Toni wartet ein paar Sekunden. Sind Sie bereit? Bertram nickt mit dem Kopf. Er beginnt zu singen. Komm, ziehen wir beide fort, wir beginnen ein neues Leben weit von hier an fernem Ort. Bertram ist nervös. Er singt falsch. Geht es Ihnen heute nicht gut? Fragt Toni besorgt. Doch, eigentlich schon, nur... Seine Stimme zittert. Reden Sie schon, Sie wissen, dass Sie mir vertrauen können. Hat es mit der Premiere zu tun? Bertram wird weiß im Gesicht. Ich war eben beim Intendanten, daher auch meine Verspätung. Er hat mir mitgeteilt, dass möglicherweise Giuseppe Di Rossi in der Premiere den Don José singen wird. Das ist zwar noch nicht sicher, aber... Bertram geht in dem kleinen Raum unruhig auf und ab. Für die Rolle würde ich alles tun, sagt er leise zu sich selbst. Können wir weiterproben? Die Zeit läuft uns davon. Auch Toni Kröger steht unter Druck. Die Konkurrenz im Theater ist groß. 10. Juli, 12.45 Uhr. Giuseppe Di Rossi betritt den Probenraum. Er strahlt über das ganze Gesicht.